Ich habe was Tolles für dich gefunden. Du darfst nur nicht so bockig sein. Ich spreche kein Zeichentrickaffen. Ich mag Affen. Ich mag die auch. Affen, gut. Aber auch Ameisen, unsere krabbelnden Freunde, die wir ja Ants zu nennen pflegen, auf die wird noch gleich zurückzukommen sein. Doch zunächst. Platz 5. Margot, hey. Margots Spuren von Jake Schreier. Ich brauchte einen Wagen. Ich habe kein Auto. Dann das von deiner Mutter. Zunächst ist zu konstatieren. Und außerdem brauche ich dich als Fahrer, denn ich muss heute Nacht 9 Sachen erledigen. Und bei mehr als der Hälfte davon muss Anna den Fluchtwagen fahren. Was denn? Es ist zu konstatieren. Es sind 9 Probleme. Und dein Freund ist eins davon? Ex-Freund. Mann, jetzt aber. Es ist mit einigem Erstaunen zu konstatieren, dass mit Magus Spuren es ein Film in die Mainstream-Charts geschafft hat, der, sagen wir mal voller Vorurteile, zunächst wie ein typischer Indie-Arthouse-Film erscheint. Junger Mann will der Liebe aus Kindertagen bei der Rache an einem Ex helfen, dann ist Margot verschwunden und Q macht sich auf ihre Spuren. Naja, man muss kein Hellseher sein, wenn man den Erfolg von Margots Spuren schlicht der Darstellerin der Margot zuschlägt. Die Rede ist von Cara Delevingne. Also sie ist im Moment, glaube ich, das hotteste Mädel irgendwie auf dem Planeten. Meint meine persönliche People-Expertin. Hier nun, ja, auch dafür stehen wir beim wöchentlichen Charts-Überblick voller Stolz. Hier gibt es auch Tratsch? Bitte, nein. Aufklärung ist das. Reine zumal. Weil die wird ja von allen gebucht. Laufsteg, Fotos, Werbung. Laufsteg? Die läuft für alle Großen. Also ist die neue Kate Moss, die sich übrigens gerade zerstritten haben. Wohl, die beiden. Laufsteg und inzwischen auch Film. Ihr Debüt hatte Cara Delevingne in Michael Winterbottoms Film Die Augen des Engels. Fiel auf, die Cara, auch da, auch wenn man sie nicht kannte. Jetzt nehme ich meine Hand von der Nase. Und nun gibt Cara D., auch Margots Spuren, ihre ganz eigenartige, seltsame, faszinierende Ausstrahlung. Ist, glaube ich, das Besondere, dass sie halt nicht so ein typisches Model ist, sondern sie hat diese buschigen Augenbrauen, die ja irgendwie nicht so Mainstream sind und hat irgendwie auch so ein, ja, Rock-Chick-Style und ist irgendwie, hat dann mal rosa Haare im Moment, glaube ich, gerade oder eine Perücke aufgehabt, aber egal. Hat irgendwie jetzt sich gerade von irgendeiner Sängerin getrennt. Keine Ahnung, wie die heißt. Ich kannte die nicht. Hatte wohl aber auch schon Affären mit Herren. Ja, so ein cooles, toughes Mädel. Und kann einen Film tragen, diese Cara Delevingne, in dem es um menschliche Gefühle und nicht um Superhelden geht. Die hat noch was vor. Platz 4. Ant-Man von Peyton Reed. Was man auch von Paul Rudd sagen kann. Scott, das ist deine Chance, ein Held zu werden. Und zwar als Superheld in Mini-, sprich Ameisengröße. Paul Rudd war bisher vornehmlich als Komödiant in dem Komödienkosmos von Judd Apatow bekannt. Jungfrau 40, männlich sucht oder vor 3 Jahren in Immer Ärger mit 40. Nun hat Rudd den Sprung ins Blockbuster-Sommerkino geschafft und macht im selbstironischen Superheldenfilm über, ja, wir hatten angedeutet, dass wir noch zu den Ameisen zurückkommen, den Ant, den Ameisenmann, an der Seite von Michael Douglas und macht eine ziemlich gute Figur. Ich weiß, ich bin Ant-Man. Ach ja, so viel vielleicht noch. Ant-Man ist klein und kommt überall rein. Das ist der Reim-Gag, den ich für diese Stelle lange geplant hatte. Das wird Ihnen hier zu Ohren gebracht, gemäß des Lubitschen Credos. Aber ich will da keinen Lacher. Wollen Sie meine Meinung hören, Herr Dobosch? Nein, Herr Grünberg, ich verzichte auf Ihre Meinung. Na schön, dann will ich nur etwas konstatieren. Einen Lacher soll man nie verachten, Herr Dobosch. Aber, Herr Grünberg, bezieht sich das nur auf bewusste oder auch auf unfreiwillige Lacher, die Platz 3 beispielsweise Magic Mike XXL erzeugt werden, wenn sich Zielgruppen orientiert, vornehmlich der weibliche sowie schwule Kinogänger an den Waschbrettbäuchen von Channing Tatum und seinen männlichen Stripper-Kollegen ergötzen soll. Platz 2. Oder Pixels. Wo sich Zielgruppen orientiert, Videogame-Nerds an der Geschichte über ehemalige Game-Nerds, einer von ihnen Adam Sandler, ergötzen sollen. Platz 1. Oder Minions von Pierre Coffin und Kyle Belder. Wenn sich Zielgruppen orientiert, animierte Figuren als Ableger, neudeutsch Spin-Off, aus einem anderen Animationsfilm die Gags in die Hand geben. Sollten wir uns an dieser Stelle, besser in dieser Woche, gegen Herrn Grünberg auf die Seite von Herrn Dobosch schlagen? Aber ich will da keinen Lacher! Vor allem keine unfreiwilligen. Diese Frage war wohl keine Überraschung, rhetorisch.